Wir sind die Fränkischen Kanonen, die Kanonen. Wir saufen jede Fäsche leer, wir rauchen alles auf unserer Ehr. Wir reiten wieder Blitz an den Rhein heran, und reiten bis zum letzten Mann. Wir sind die Fränkischen Kanonen, wir saufen jede Fäsche leer, wir rauchen